Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert in der Reihe Abenteuer und Wissen Astrid Lindgren, eine kunterbunte Welt von Sandra Döther. Stell dich nicht so an! Pass auf den Spiegel auf, dass er nicht runterfällt. Ein Wohnzimmer in Schweden. Irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts, sagen wir 1915. Astrid, das geht nicht! Du darfst nicht auf den Teppich! Aber der Teppich ist doch nicht der Boden. Das sagst du jedes Mal. Und es ist doch der Boden. Nein, nein, ist er nicht. Astrid Anna Emilia Eriksson spielt mit ihrem Bruder Gunnar im Schlafzimmer. Wer hat den Schreibtisch verrückt? Er ist viel weiter weg als sonst. Weißt du noch, Gunnar? Letztes Mal habe ich es vom Schreibtisch bis auf Papas Bett geschafft. Das Schlafzimmer samt Pendeluhr, Kamin und Blümchentapete befindet sich im Bauernhaus Näs, etwas außerhalb der Gemeinde Vimmerby. Und Vimmerby wiederum liegt in Småland, einem Landstrich in Schweden, südlich der Hauptstadt Stockholm. In Småland gibt es viele große dunkle Wälder und tiefe Seen. Und hin und wieder steht ein dunkelrot gestrichenes Haus in dieser weiten Landschaft. Näs ist eines dieser typisch schwedischen Holzhäuser. Ich wurde in diesem Haus geboren und es steckt Erinnerung in jeder Ecke. Ich habe mit meinen Geschwistern hier so viel gespielt, dass ich glaube, es gibt keine Kinder auf der Welt, die so viel gespielt haben wie wir. Gib mir deine Hand, ich zieh dich rüber. Glaub ich dir nicht, du lässt mich sowieso los, du willst ja nur gewinnen. Da könntest du recht haben. Das Spiel, das Astrid und ihr Bruder Gunnar spielen, heißt nicht den Boden berühren. Haha, Gunnar, ich hab gewonnen! Auf einem Hof wie Näs wird es nie langweilig. Man kann den gutmütigen Kühen auf der Weide am Schwanz ziehen, man kann die Gänse über den Hof jagen. Oder man sucht sich im Schuppen ein Werkzeug, um damit dringend notwendige Arbeiten zu erledigen. Was machst du da? Ich klopfe einen Nagel krumm. Ach so. In der Küche kann man die Magd ärgern, die gerade Zimtschnecken backt. Ja, wo ist denn der Zimt? Ich weiß es auch nicht. Ich habe ihn doch gerade aus dem Schrank geholt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und an einem Sommerabend kann man einfach auf dem wackeligen Holzzaun vor dem Haus hocken, der Zeit beim langsamen Verstreichen zusehen und aufpassen, dass man nicht gefressen wird. Oh, Menno! Das war Nummer 32. Seit dem Abendessen. Die besten Ideen auf Näs hat Gunnar. Deshalb spielt Astrid am allerliebsten mit ihm, ihrem großen Bruder, der nur ein Jahr älter ist als sie. Eines Tages sagt mein Bruder, jetzt sind wir Sachensucher. Und dann sind wir hinausgegangen und wir haben gesucht. Und sehr viel gefunden. Wirklich kleine Schnecken. Eine Schnecke aus dem Meer habe ich bei unseren Hühnern gefunden. Das vergesse ich nie. Das war wie eine Million zu finden. Rund 30 Jahre später wird dieses Spiel von Gunnar in einem der bekanntesten Kinderbücher aller Zeiten seinen großen Auftritt haben. Astrid hat noch zwei jüngere Schwestern, Stina und Ingegerd, und die Eltern der vier sind Samuel, August und Hanna. Die beiden haben eine lange Liebesgeschichte. Zumindest für Samuel August ist es eine lange Geschichte, denn schon mit 13 Jahren hat er sich in Hanna verliebt. Ein schlaues, blondes Mädchen von damals 9 Jahren. Seitdem vergisst Samuel August Hanna nicht mehr. Wann immer er sie sieht, himmelt er sie an. Heimlich und von Weitem. Jahrelang traut er sich nicht, Hannah anzusprechen. Doch dann, 14 Jahre nachdem Samuel Augusts Herz zum ersten Mal schneller geschlagen hatte wegen Hannah, begegnen sie sich auf einer Hochzeit. Ein Spaziergang und einige Postkarten später macht es auch bei Hannah Klick. Schließlich traut sich Samuel August, nachts unter einem Baum, mitten in einem Schneesturm, Hannah die eine wichtige Frage zu stellen. Würdest du, also ich meine, könntest du dir vorstellen, Hannah, mich zu heiraten? Hannah sagt ja. Und 1905 heiraten die beiden. Samuel August kann sein Glück kaum fassen. Für den Rest seines Lebens nicht. Hannah zieht zu ihnen nach Nääs und innerhalb der nächsten 10 Jahre werden dort ihre 4 Kinder geboren. Astrid Anna Emilia Eriksson ist das 2. und kommt am 14. November 1907 zur Welt. Es war so eine unwahrscheinliche Liebe zwischen 2 Menschen. Mein Vater war ein gewöhnlicher Bauer. Nein, kein gewöhnlicher. Er liebte meine Mutter und er hat ihr das jeden Tag erklärt. Und wir Kinder waren gewöhnt, dass sie sich umarmten und dass sie sich so gerne hatten. Ach, meine Hannah, wie sehr ich dich liebe. Ich weiß, Samuel August, das freut mich sehr. Jetzt muss ich aber wieder in den Stall. Samuel August hat das weichere Herz der beiden Eltern und kann vor allem seinen Kindern nie etwas abschlagen. Die wissen das ganz genau. Und abends rangeln die 4, wer bei ihm im Bett schlafen darf. Ich bin für Papas Bett, nicht du! Hey, langsam! Nein, heute darf ich! Meistens gewinnt Gunnar langsam. Und darf zum Vater ins Bett. Hey, langsam! Heute darf ich! Menno! Immer Gunnar! Wieder Gunnar! Ach, wie gemütlich ist das hier bei Papa. Astrids Mutter führt mit strenger Hand den großen Haushalt. Dazu gehören neben den Kindern auch die Großeltern und außerdem die Mägde und Knechte, die auf dem Hof arbeiten. Manche von ihnen haben selbst Kinder. So gibt es außer den Geschwistern noch viele andere Spielkameraden auf Nääs. Als Astrid 5 Jahre alt ist, erlebt sie mit Edith ein besonderes Abenteuer. Es passiert in der Küche von Christin. Christin war mit unserem Kuhknecht verheiratet. Und was wichtiger war, sie war Ediths Mama. Diese Edith, gesegnet sei sie jetzt und alle Zeit, las mir das Märchen vom Riesen Bam Bam und der Fee Viribunda vor und versetzte meine Kinderseele dadurch in Schwingungen, die bis heute noch nicht ganz abgeklungen sind. Ja, gesegnet sei Christins Küche und gesegnet sei Edith. Astrid betritt die wunderbare, ihr bis dahin unbekannte Welt der Bücher. Als Bauernkind ist sie bislang nahezu ohne Bücher aufgewachsen. Das Glück des Lesens, es begleitet Astrid ihr Leben lang. Es ist so groß, dass es manchmal sogar etwas Licht in die dunkelsten Tage bringt, die auf sie warten. Ich hab Hunger. Oh, das ist heiß. Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Los! Nicht meckern. Ihr schafft das. Ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Schluss jetzt. Reiß dich zusammen und mach weiter. So treibt Hannah die Kinder an, wenn sie wieder keine Lust haben, das Geschirr abzuspülen oder nach Stunden auf dem Rübenacker müde sind. Damals ist es selbstverständlich, dass Kinder bei der Arbeit auf dem Hof helfen. Wenn es sein muss, auch schon morgens vor der Schule. Es ist die Zeit, in der es noch keine Autos gibt oder Traktoren, die so mancher Arbeit erträglicher machen würden. Nur zum Familienfest im Nachbardorf, wenn alle ihre feinen Kleider anhaben, spannt Samuel August die Stute Svea an. Mit großem Hurra geht es dann für die Familie Eriksson auf die Fahrt. Hey, los! Schneller, Papa! Bleib stehen, lauf weiter! Hey, hier, hey! Ja, los, weiter! Aber für den Weg in die Schule oder aufs Feld bleibt nur zu Fuß zu gehen. Astrid stört das viele Laufen nicht. Im Gegenteil. Sie liebt es, durch die stille Natur ihrer Heimat zu streifen. Über blühende Wiesen, vorbei an tiefen Seen, in denen sich das gleißende Sonnenlicht eines heißen Julitages spiegelt. In der Natur zu sein, macht sie genauso glücklich wie Lesen und Spielen. Und wie wunderbar, dass ihre Eltern dabei nicht immer ein Auge auf sie und ihre Geschwister haben. Wir hatten einen ungeheuer großen Sägemehlhaufen und darin haben wir große Höhlen gemacht. Und wir hatten eine ganze Stadt in diesem Sägemehlhaufen. Das war lebensgefährlich. Meine Eltern waren ja Bauern und sie hatten sehr viel zu tun und sie konnten nicht überwachen, was wir alles getan haben. Das war natürlich eine herrliche Freiheit. Doch ganz plötzlich ist diese herrliche Kindheit vorbei. Es passiert, als Astrid ungefähr 13 Jahre alt ist. Irgendetwas ist anders. Sie kann nicht mehr spielen. Es geht einfach nicht mehr. All das Rumturnen im Sägemehlhaufen, das Sachen suchen und nicht den Boden berühren, macht ihr einfach keinen Spaß mehr. Stattdessen schlechte Laune und Langeweile. In den nächsten Jahren sorgt nur ein Friseurbesuch für ein bisschen Furore. Sie wollen die Haare wirklich abhaben, Fräulein Eriksson? Ja, ganz ab. Richtig kurz. Sicher? Sicher. So wie in den Zeitschriften. So wie Greta Garbo. Was für eine unerschrockene Idee. Astrid ist das erste Mädchen in der Gegend, das sich die Haare kurz schneiden lässt. Sie ahnt, dass das Ärger gibt. Um ihre Eltern vorzuwarnen, ruft sie extra an, bevor sie nach Hause kommt. Aber es nutzt ihr nichts. Als sie auf Nääs ankommt, spricht erst mal niemand mit ihr. Als wäre sie aus Luft. Aus der Reihe tanzen, etwas Besonderes sein wollen. Oh nein, das wird in der Familie Eriksson nicht geschätzt. Als Astrid mit 16 Jahren mit der Schule fertig ist, fängt sie bei der Zeitung in Vimmerby eine Ausbildung an. Sie will Journalistin werden und hinaus in die Welt. Ihre ersten Schritte dorthin sind, sagen wir mal, überschaubar. Alles Idiotische, was man in solchen Zeitungen über die Menschen schreibt. Ob sie tot sind oder begraben. Und alles, was so passiert in so einem Städtchen. Darüber habe ich kleine Notizen und sowas gemacht. Idiotische Themen hin oder her, Astrid macht sich gut bei der Zeitung. Aber als junge Frau von 18 Jahren gehen ihr natürlich noch ganz andere Dinge durch den eigensinnigen Kopf. Sie will sich endlich einmal verlieben. All ihren Freundinnen ist es schon passiert, nur ihr nicht. Sie ist verunsichert. Doch dann ist er da, ihr erster Freund. Aber Astrid kann mit niemandem darüber sprechen. Es muss unbedingt geheim bleiben, denn ihr Freund ist ihr Chef und er ist verheiratet. Irgendwann muss sie aber doch darüber reden, vor allem mit ihren Eltern. Astrid ist schwanger. Ein 18-jähriges Mädchen, das nicht verheiratet ist und ein Kind bekommt, das ist 1926 ein Skandal. Das darf niemand erfahren. Weißt du schon? Astrid Eriksson ist schwanger. Nein, das ist ja unerhört. Das erzähle ich gleich der Frau Petrell. Um ihre Familie vor der Schmach zu bewahren, muss Astrid ihr einst so geliebtes und ihr mittlerweile so eng gewordenes Vimmerby verlassen. Eine Fahrkarte nach Stockholm, bitte. Hin und zurück? Nein, nur hin, bitte. Astrid zieht in die schwedische Hauptstadt, einige Stunden von Vimmerby entfernt. Der Plan ist, dass sie sich zur Sekretärin ausbilden lässt, damit sie schneller Geld verdient, als sie es als Journalistin können würde. Sie versucht, irgendwie klarzukommen. Eine schwere Zeit. Sie vermisst ihre Familie und sie muss ganz alleine wichtige Entscheidungen treffen, obwohl sie eigentlich noch gar nicht richtig erwachsen ist. Außerdem hat sie nur sehr wenig Geld. Reiß dich zusammen und mach weiter, sagt sie sich oft in dieser Zeit. Eine Fahrkarte nach Kopenhagen, bitte. Hin und zurück? Ja, hin und zurück, bitte. In Kopenhagen kann Astrid in einer Klinik ihr Kind zur Welt bringen, ohne den Namen des Vaters anzugeben. Das ist deshalb wichtig, weil er sonst Probleme bei der Scheidung von seiner Frau bekommt. Er will Astrid heiraten, aber sie will nicht. Sie ist nicht verliebt genug. Ende 1926 wird der kleine Lars geboren. Mein kleiner Lasse, wie süß du bist. Astrid ist überglücklich und zugleich sehr traurig, denn sie weiß, dass sie ihr kleines Kind bald wird verlassen müssen. 3 Jahre lang bleibt Lasse bei einer Pflegemutter in Kopenhagen, weil Astrid in Stockholm Geld verdienen muss. Mit Lasse zusammen zu ihren Eltern nach Nääs zurückzugehen, kommt nicht in Frage. So ist Astrid mit nur 19 Jahren ganz allein verantwortlich für ihren Sohn. So oft es geht, besucht sie ihn. Trotzdem ist sie verzweifelt und hat ständig Sehnsucht nach ihrem kleinen Sohn und ihm gegenüber ein unglaublich schlechtes Gewissen, dass er nicht bei seiner Mutter sein kann und auch nie mit seinem Vater zusammenleben wird. Dieser Kummer spielt später in vielen ihrer Bücher eine große Rolle, so wie in Mio, mein Mio. In den Häusern ringsum war es hell. Ich konnte sehen, dass auch aus Benkas Fenster Licht schien. Nun saß er dort und aß Erbsen und Eierkuchen, zusammen mit seinem Papa und seiner Mama. Ich stellte mir vor, dass überall dort, wo Licht war, Kinder mit ihren Vätern und Müttern beisammen saßen. Nur ich saß hier draußen im Dunkeln. Allein. Nach 3 Jahren holt Astrid Lasse zu sich nach Stockholm. Kurz darauf nehmen Astrids Eltern ihren kleinen Enkelsohn bei sich auf Nääs auf. Astrids Schwestern Stina und Ingegerd haben Hanna und Samuel August so lange bearbeitet, bis sie endlich ein Einsehen haben. Astrid kann weiter einigermaßen beruhigt in Stockholm arbeiten. Und sie hat mehr Zeit für ihren neuen Freund, Sture Lindgren. Wieder ist es ihr Chef. Sie arbeitet als Sekretärin für ihn. Es dauert nicht lang und sie heiraten. Und aus Astrid Eriksson wird Astrid Lindgren. Zusammen mit Lasse ziehen sie in eine Wohnung in Stockholm. Endlich hat Astrid Lindgren einen Vater für ihren Sohn und sie hat eine Familie, wie sie sie haben wollte. 3 Jahre später wird ihre Tochter Karin geboren. Und Karin haben Millionen von Kindern zu verdanken, dass es Pippi Langstrumpf gibt. Ich hatte ja 2 Kinder. Und das Jüngste, es war ein Mädchen, das hieß Karin. Mit 7 Jahren war sie krank. Sie hatte eine Lungenentzündung und lag fast einen Monat im Bett. Mir ist so langweilig. Und sie sagte jeden Abend, Mutti, erzähl mir was. Und an einem Abend sagte ich, was soll ich dir denn erzählen? Und da sagte sie, Bretter om Pippi Langstrumpf. Erzähl mir von Pippi Langstrumpf. Sie hat sie in diesem Moment erfunden. Und ich fragte nicht, wer Pippi Langstrumpf war. Ich habe nur angefangen, von einem Mädchen zu erzählen, das nicht ganz normal war. Es war ein merkwürdiger Name und so wurde es ein Mädchen, das dazu passt. Am Rand der kleinen Stadt lag ein verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus und in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf. Sie war 9 Jahre alt und sie wohnte ganz allein da. Sie hatte keine Mutter und keinen Vater. Und eigentlich war das sehr schön, denn so war niemand da, der ihr sagen konnte, dass sie zu Bett gehen sollte, gerade wenn sie mitten im schönsten Spiel war. Und niemand, der sie zwingen konnte, Lebertran zu nehmen, wenn sie lieber Bonbons essen wollte. Und meine Tochter liebte Pippi von Anfang an. Und ihre Kameraden kamen zu uns und alle sagten: Bretter om Pippi Langstrumpf. Erzähl von Pippi Langstrumpf. Sie wollten nichts anderes hören. Und ich dachte: Mein Gott, was ist das mit dieser Pippi Langstrumpf? Was wollen wir jetzt machen? Fragte Tommy. Was ihr machen wollt, weiß ich nicht, sagte Pippi. Ich werde jedenfalls nicht auf der faulen Haut liegen. Ich bin nämlich Sachensucher. Und da hat man niemals eine freie Stunde. Was hast du gesagt, was du bist? Fragte Annika. Ein Sachensucher. Was ist das? Fragte Tommy. Jemand, der Sachen findet, wisst ihr? Was soll es anderes sein? Sagte Pippi, während sie die Mehlreste zu einem kleinen Haufen zusammenfegte. Die ganze Welt ist voll von Sachen und es ist wirklich nötig, dass jemand sie findet. Und das gerade, das tun die Sachensucher. Was sind das denn für Sachen? Fragte Annika. Ach, alles Mögliche, sagte Pippi. Goldklumpen und Straußenfedern und tote Ratten und Knallbonbons und kleine Schraubenmuttern und all sowas. Was für eine unbändige Freude für Astrid Lindgren. Sie kann Pippi Langstrumpf und ihre Freunde Tommy und Annika all die Sachen erleben lassen, die sie selbst in ihrer Kindheit so geliebt hat. Über 3 Jahre lang erzählt sie Karin die Geschichten vom stärksten Mädchen der Welt mit dem vollständigen Namen Pippilotta Victualia Rolgardina Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf. Sie erzählt von der Villa Kunterbunt, dem Affen Nilsson und von dem weißen Pferd mit schwarzen Punkten, das Kleiner Onkel heißt und das Pippi ohne großen Aufhebens in die Luft heben kann. Und dann, im Januar 1944, passiert im verschneiten Stockholm ein kleiner Unfall, der sich einige Zeit später als großer Glücksfall erweisen wird. Eines Tages bin ich ausgerutscht und mein Fuß war verstaucht. Ich musste im Bett bleiben. Und was tut man dann? Da muss man ein Buch schreiben. Und ich schrieb alle diese Abenteuer von Pippi herunter. Ein Heft voller Geschichten von Pippi Langstrumpf. Ein Geschenk zu Karins 10. Geburtstag. Vorne drauf ein großes, dünnes Mädchen mit abstehenden roten Zöpfen und 2 unterschiedlichen Strümpfen. Astrid Lindgren kann sogar ein bisschen zeichnen. Darüber in Schreibmaschinenschrift: Das Buch über Pippi Langstrumpf. Verfasst auf Wunsch meiner Tochter Karin von ihrer Mutter. Ob jemals jemand ein kostbareres Geschenk zu seinem 10. Geburtstag bekommen hat? Zu der Zeit hat Astrid Lindgren eine hochgeheime Arbeitsstelle. Niemand darf davon erfahren. Seit 5 Jahren tobt der Zweite Weltkrieg in Europa. Und auch wenn Schweden neutral bleibt und nicht im Krieg mitkämpft, stellt sich das Land gegen Deutschland, das den Krieg ausgelöst hat. Und Astrid Lindgren, die in der Schule Deutsch gelernt hat, liest im Auftrag des schwedischen Nachrichtendienstes heimlich die Briefe von Deutschen, um mehr darüber zu erfahren, was in Deutschland unter dem Diktator Adolf Hitler passiert. Sie ist schockiert von dem, was sie dort liest. Zu der Zeit beginnt sie sich für Weltpolitik zu interessieren. In ihrem Tagebuch notiert sie 1944, wie sehr sie die Ereignisse in Deutschland und Europa belasten. Und wie seltsam es eigentlich ist, dass sie trotz des Krieges das ganz normale Leben einer jungen Frau führen kann. Der Abend bei Ali war unglaublich gelungen. Außer uns waren Gullanders, Ingmans, Abrahamsons, Evios und Palmgrens sowie Hulstrans und ein Fräulein Nyberg dort. Sigge war mein Tischherr. Ich muss festhalten, was es zu essen gab. Denn es macht mir einerseits solchen Spaß, über Essen zu schreiben. Und andererseits weiß man nicht, wie lange diese Zeiten im Schwedenland noch andauern, in denen man so schwelgen kann. Also, dreierlei Sandwiches, Pilzpasteten, Spargelsuppe mit Käsestangen, Truthahn mit Gemüse, Eis mit warmer Schokoladensauce. Wir haben getanzt und großen Spaß gehabt. Und um 2 Uhr haben die Leute, die eine Etage tiefer wohnen, angerufen und sich beschwert, weil wir Hambo getanzt haben, dass das Haus wackelte. Genug davon. Ich gehe jetzt schlafen. Astrid Lindgren macht eine 2. Ausgabe des Geburtstagsheftes fertig und schickt sie an einen der größten Buchverlage in Schweden. Ihre Hoffnung ist, dass ihm die Geschichten so gut gefallen, dass er ein richtiges Buch daraus machen wird. Dieser Verlag traut sich aber nicht. Ihm ist Pippi zu frech und zu wild und zu ungehobelt. So eine wie sie gibt es bis dahin noch nicht in der Kinderliteratur. Dort findet man nur liebe, brave Mädchen und Kinder, die meistens tun, was Erwachsene sagen. Doch ein anderer Verlag erkennt, welche Kraft in der Figur der Pippi Langstrumpf steckt. Ihre Abenteuer kommen zwischen 2 Buchdeckel und aus Astrid Lindgren wird eine richtige Schriftstellerin. Dann merkte ich plötzlich, wie herrlich das ist, Bücher zu schreiben. Und ich wollte nicht damit aufhören. Ich schrieb ein Buch nach dem anderen. Besonders gut kann ich schreiben, wenn ich eine bestimmte Melodie höre. Aber es dürfen nie Lieder sein, keine Worte. Und am besten komme ich ins Schreiben rein, wenn ich die Unvollendete von Schubert höre. Wenn da diese Bässe kommen. Schon fängt es an, bei mir zu schreiben. Und dann habe ich festgestellt, kann ich am besten schreiben oder es fallen mir am meisten ein, wenn ich nicht in Deutschland oder nicht zu Hause bin. Paul Maar ist einer der bekanntesten deutschen Kinderbuchautoren. Er wurde 1937 geboren und seit gut 50 Jahren schreibt er so beliebte Bücher wie »Die Geschichten vom Sams«, »Lippels Traum« oder »Herr Bello«. Er lebt in Bamberg, einer Stadt im Süden von Deutschland. Seine Wohnung liegt mitten in der Altstadt. Und da hat er ein großes Arbeitszimmer mit vielen Büchern und einem großen Schreibtisch. Aber schreiben, das tut er woanders. Dann ziehe ich mich zurück, meistens nach Birkenfeld. Das ist unser kleines Haus auf dem Land in der Nähe von einem Wald, wo ich ganz ungestört bin. Es gibt dort bewusst kein Fernsehen und die Telefonnummer kennt nur meine Familie, damit ich ganz tief in die Konzentration komme. Denn wenn man etwas schreiben will, muss man richtig in die Geschichte eintauchen. Man muss fühlen, was die Menschen in der Geschichte fühlen, damit man weiß, was sie als nächstes tun und wie die Handlung weiterverläuft. Und dabei darf man nicht gestört werden. Also wenn man hier schreiben würde und gerade einen schönen Satz im Kopf formuliert hat und ihn niederschreiben will, klingelt das Telefon. Und wenn man sich dann nach einem 10-minütigen Gespräch wieder an den Computer setzt, sagt man, ich hatte so eine gute Idee, schade, jetzt ist sie weg. Tja, so eine Idee ist manchmal eine flüchtige Angelegenheit. Und woher Ideen überhaupt kommen, kann man gar nicht so richtig sagen. Manchmal fallen sie vom Himmel. Dann steht man im Gemüseladen und sagt zum Beispiel, ich hätte gerne 1 Pfund grüne Bohnen und plötzlich, ganz ohne, dass das irgendetwas mit grünen Bohnen zu tun hätte, weiß man, dass das Mädchen in der Geschichte, die man gerade schreibt, am liebsten Kirschen isst, weil ihr das spezielle Rot an ihnen so gut gefällt. Manchmal kommen Ideen auch im Schlaf oder wenn man ganz entspannt ist. Ich wache dann meistens in der Nacht so gegen 3 Uhr auf. Und dann kann ich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde nicht einschlafen. Und dann denke ich entweder über das nach, was ich gerade schreibe, oder wenn ich nicht schreibe, habe ich tatsächlich ganz neue, andere Ideen. Und dann habe ich hinter dem Bett schon ein kleines Lämpchen, damit meine Frau nicht aufwacht, und einen Bleistift liegen und notiere mir ganz schnell die Idee, damit die am nächsten Morgen nicht weg ist. Bis aus so einer Idee dann eine Geschichte geworden ist, die man lesen kann, ist es ein weiter Weg. Zuerst muss natürlich eine Idee da sein. Und die reift im Lauf von Wochen oder manchmal auch Monaten. Da habe ich so eine ungefähre Idee und dann kommt der Zeitpunkt, wo ich spüre, jetzt könnte ich eigentlich anfangen zu schreiben. Astrid Lindgren findet zunächst die Ruhe zum Schreiben nur frühmorgens, wenn Lars und Karin noch schlafen. Sie schreibt handschriftlich in Notizblöcke, in der sogenannten Stenoschrift. Darin schreibt man die Wörter nicht aus, sondern kürzt sie nur ab. Das hat sie in ihrer Ausbildung zur Sekretärin gelernt. Was sie geschrieben hat, arbeitet sie so oft um, bis sie findet, jetzt ist es gut so. Und dann tippt sie es auf der Schreibmaschine ab. Sie schreibt und schreibt, als hätten all ihre Ideen über 30 Jahre lang nur darauf gewartet, dass sie aufgeschrieben werden. So entstehen in den kommenden 3 Jahren 6 Bücher, was enorm viel ist. Sie erfindet weitere Pippi-Geschichten und auch den Meisterdetektiv Kalle Blomqvist. Die Ideen für seine Ermittlungen hat sie aus der Zeit, als sie für Schwedens bekanntesten Kriminalisten gearbeitet hat, einen Experten für Kriminalfälle. Und schließlich schreibt sie Wir Kinder in Bullaby, ein Buch für kleine Kinder. Ich heiße Lisa. Ich bin ein Mädchen. Das hört man übrigens auch am Namen. Ich bin 7 Jahre alt und werde bald 8. Manchmal sagt Mama, du bist ja mein großes Mädchen. Du kannst mir also heute beim Abwaschen helfen. Und manchmal sagen Lasse und Bosse, kleine Mädchen dürfen nicht mit uns Indianer spielen. Du bist zu klein. Daher weiß ich nicht, ob ich eigentlich groß oder klein bin. Wenn die einen finden, dass man groß ist und andere, dass man klein ist, so ist man vielleicht gerade richtig. Von Anfang an sind die Geschichten aus Bullaby unglaublich beliebt. Vielleicht, weil ein Kind seine Erlebnisse erzählt und nicht ein Erwachsener über Kinder spricht? Das ist neu. Bullaby, dieser wunderbar friedliche Ort, der nur aus dem Nord- und dem Süd- und dem Mittelhof besteht und voller kleiner alltäglicher Abenteuer für Kinder ist, wird zu einem Sehnsuchtsort. Ständig bekomme ich Briefe von Kindern, die eindringlich um Aufklärung bitten. Gibt es Bullaby? Wenn es nämlich so ist, dann wollen sie dorthin ziehen, und zwar sofort. Da ist zum Beispiel ein kleines Mädchen in Wien, das in diesem Punkt sehr entschlossen ist. Es erklärt seiner Mama, dass es dumm sein würde, weiter in Wien zu wohnen, wenn es einen Ort wie Bullaby gäbe. Denn den gibt es doch, fragt sie besorgt. Tja, eine gute Frage. Darauf konnte Astrid eigentlich immer nur antworten, ja, es gibt einen Ort wie Bullaby, aber es ist nicht Bullaby. Und man kann auch nicht dorthin ziehen. Denn die Sache ist die. Zwar findet man in Småland ein solches Zwergdorf aus 3 Höfen, aber es heißt nicht Bullaby, sondern Sivertsdorp. Ein Ort aus Astrid Lindgrens Kindheit. Denn in Sivertsdorp ist ihr Vater Samuel August groß geworden, im Mittelhof. Das Dorf liegt nicht weit entfernt von Vimmerby. Dorthin ziehen kann man leider nicht, denn die Leute, die dort wohnen, wollen nicht weg. Verständlicherweise. Sind wir bald da? Man fährt über eine abgelegene Landstraße und dann liegen diese 3 Häuser plötzlich vor einem, inmitten von saftigen Wiesen und dunklen, rauschenden Wäldern. Vorher weist einem ein Hinweisschild den Weg nach Bullaby, obwohl es ja eigentlich nach Sivertsdorp geht. Längst sind Astrid Lindgrens Geschichten nicht nur von Bullaby Teil der schwedischen Wirklichkeit geworden. Eine aufregende Zeit sind die Jahre nach ihren ersten Büchern für Astrid Lindgren. Sie hat unglaublich viel Arbeit, die sie sehr glücklich macht. Sie schreibt nicht nur ein Buch nach dem anderen. Sie hat inzwischen auch eine Stelle als Lektorin bei dem Verlag, der ihre Bücher herausbringt. Guten Mittag, Frau Lindgren. Schnell ist sie Chefin der Abteilung für Kinderbücher geworden. Mittags, nachdem sie zu Hause einige Seiten geschrieben hat, geht sie ins Büro und liest die Manuskripte anderer Autoren. Sie entscheidet, ob sie etwas taugen, wo man sie verbessern kann und welche Bücher in dem Verlag veröffentlicht werden. Sie hat gut zu tun. Zusätzlich hat sie noch Aufgaben, die mit Literatur und Schreiben nicht allzu viel zu tun haben, die aber auch zum Leben einer Schriftstellerin gehören, zumindest wenn sie einigermaßen bekannt ist. Und Astrid Lindgren ist in ziemlich kurzer Zeit ziemlich bekannt geworden. Ist dort Frau Lindgren? Södermalm, mein Name. Frau Lindgren? Mein Name ist Mr. Smith. Ich bin Madame Leroy. Ich bin Chefredakteur von Dagens Nyheter bei Ihnen um die Ecke. Ich arbeite für The Times in London. Für Le Monde à Paris. Und Sie schreiben so wunderbare Bücher. Great stories. Oh la la, très lustig, Ihre Geschichten. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Wann hätten Sie denn wohl Zeit für ein Interview? Viele Zeitungen und Radioanstalten wollen eine Story über die aufstrebende Autorin haben. Und die wiederum will ja, dass ein neues Buch von ihr gelesen wird. Und Geld soll es schließlich auch einbringen. Deshalb also die Interviews mit Reportern, die mal interessante, mal weniger interessante Fragen stellen. Auch solche, die einem schon tausendmal gestellt wurden. Und die man, weil man ja ein höflicher Mensch ist, auch immer wieder beantwortet. Zum Beispiel die Frage, wie es denn zu dieser verrückten Pippi Langstrumpf kam. Wissen Sie das wirklich nicht? Das habe ich in der ganzen Welt viele Male erzählt. Aber ich kann es noch einmal erzählen. Ich hatte ja 2 Kinder. Und das Jüngste, es war ein Mädchen. Oder wie man sich fühlt als berühmte Schriftstellerin, die von vielen bewundert wird und nach der Schulen benannt werden. Ich fühle, das bin nicht ich. Das ist eine andere. Ich bin gespalten. Die eine, das ist die Patronin für Schulen ist. Aber ich bin Astrid aus Vimmerby. Ich habe mit der anderen Person nicht viel zu tun. Oder die Frage, für wen man seine Bücher schreibt. Ich schreibe die Bücher für mich selbst, um mich selbst zu amüsieren. Und um mich in meine eigene Kindheit zurückzuversetzen. Auf all diese Fragen hat Astrid Lindgren bald keine Lust mehr. Und so wendet sie einen Trick an. Sie erzählt den Reportern einfach immer wieder das Gleiche. Oder sie fragt einfach zurück. Und die Reporter sind so geschmeichelt davon, dass sie vergessen, weiter zu fragen. Astrid Lindgren lässt sie in dem Glauben, dass Sture Lasses Vater ist. Sie erzählt nichts von seiner Pflegemutter, nichts davon, dass sie im Auftrag des Staates heimlich die Briefe anderer Leute gelesen hat. Der Trick funktioniert gut. Ihr Leben erscheint makellos, fast ein bisschen langweilig, abgesehen von dem unglaublichen Erfolg. Für die Öffentlichkeit bleibt sie stets die freundliche Schriftstellerin, die von ihrer schönen Kindheit schreibt und sich lustige Geschichten ausdenkt. Es erfährt auch niemand etwas von Astrids aktuellem Kummer. Lars ist dauerhaft ein Sorgenkind. Er findet nicht richtig Fuß im Leben. Und ihr Mann Sture ist schwer krank. Er ist alkoholabhängig. Das wissen nur wenige, denn Alkoholismus ist vielen Menschen peinlich. Erst recht zu der Zeit, in der sich das Drama in Astrid Lindgrens kleiner Familie abspielt. Sture stirbt früh an den Folgen seiner Alkoholsucht. Er wird nur 53 Jahre alt. Mit nicht einmal 45 ist Astrid Lindgren nun Witwe. Heiraten wird sie nach Stures Tod nicht noch einmal und hatte es auch gar nicht vor. Bei mir ist es so, dass ich so gerne schreibe. Jeden Abend kann ich denken, morgen darf ich wieder schreiben. Schreiben macht Astrid Lindgren glücklich. Und es hilft ihr in der Zeit der Trauer. Sie steht weiterhin zwischen 5 und 6 Uhr auf, doch nun zieht sie sich nach dem Frühstück wieder ins Bett zurück und schreibt dort weiter. Sie erfindet einen strohblonden kleinen Jungen. Sie erfindet ihre Lieblingsfigur, den frechen Michel aus Lönneberger. Ich hatte ein Enkelkind und als er klein war, da schrie er ganz wahnsinnig, manchmal, wenn er ärgerlich wurde. Und dann habe ich gesagt, aber weißt du, was Michel, Emil heißt er auf Schwedisch, was Emil einmal machte? Und dann musste er aufhören zu schreien und zu hören, was Emil gemacht hat. Und das nächste Mal, als er schrie, dann sagte ich, weißt du, was er ein anderes Mal machte? Und dann musste er noch einmal aufhören zu schreien, um zu hören, was Michel gemacht hatte. Und beim dritten Mal, da dachte ich, vielleicht könnte daraus ein Buch werden. Auch Michel lebt mit seiner Familie auf einem Bauernhof in Schweden. Und immer wenn er etwas ausgefressen hat, und das passiert oft, wird er in den Tischlerschuppen gesperrt. Einmal, da dachte er sich wie immer nichts Böses dabei, zog Michel zum Beispiel seine kleine Schwester Ida die Fahnenstange hoch. »Siehst du, Marianne Lund?« schrie Michel. »Nein«, schrie die kleine Ida, »nur Lönneberger.« »Ach, nur Lönneberger, du willst also wieder runter«, schrie Michel. »Nein, noch nicht«, schrie Ida. »Es macht doch auch Spaß, Lönneberger zu sehen.« »Aber oh, jetzt kommt der Besuch, jetzt kommen sie alle.« Und sie kamen wahrhaftig. Der ganze Hofplatz war bereits voll mit Wagen und Pferden und bald darauf strömten die Gäste durch das Tor und gingen langsam auf das Haus zu. Ganz weit vorne ging die feine Frau Petrell. Michels Vater kam gerade vom Stall her und Frau Petrell rief ihm zu, »Bester Anton, was soll das hier bedeuten? Warum hast du die dänische Flagge gehisst, der Dannebrog?« Michel stand daneben. Er wusste nicht, was der Dannebrog war, dass das der Name für die rot-weiße Flagge war, die sie in Dänemark haben, wo die Dänen wohnen. Aber so viel wusste er, dass das Rote und Weiße an der Spitze seiner Fahnenstange keine Dannebrog war. »Hi«, lachte Michel, »das ist nur Ida.« Und die kleine Ida lachte dort, wo sie hing. »Hihi, ich bin es nur«, schrie sie nach unten. »Ich sehe ganz Lönneberger.« Michels Vater lachte nicht. Er beeilte sich, Ida herunterzulassen. Und da sagte die kleine Ida, »So lustig habe ich es nicht mehr gehabt, seit Michel mich damals ins Preiselbeerenmus getaucht hat.« Warum Astrid Lindgren Michel so besonders gern mag? Das hängt vor allem mit ihrem Vater zusammen. Michel lebt das Bauernhofleben, das Samuel August gelebt hat, mit dem Plumpsklo, dem Tischlerschuppen und dem Knecht Alfred. Noch als Astrid Lindgren die Geschichten schreibt, liest sie ihrem Vater daraus vor, was sie sonst nie tut. Normalerweise schreibt sie ihre Geschichten erst zu Ende, bevor sie sie jemandem zeigt. Und auch dann lässt sie Änderungen daran selten zu, weil sie findet, dass sie am besten weiß, wie die Geschichte zu gehen hat. Aber Samuel August darf sie verbessern. Zum Beispiel beim Milchpreis. Er weiß noch genau, wie viel ein Liter Milch in seiner Kindheit gekostet hat und wann sie teurer wurde. Warum sollte ich Erwachsenenbücher schreiben? Ich glaube, ich kann keine Erwachsenenbücher schreiben. Die Erwachsenen haben sehr viele Autoren für sich. Warum sollen die Kinder nicht mich für sich haben? Oft werden Kinderbuchautoren gefragt, wollen sie nicht auch für Erwachsene schreiben? So, als wären Bücher für Erwachsene bedeutsamer und ernsthafter. Als wäre das die richtige Literatur und Bücher für Kinder keine hohe Kunst. Dabei liegt die Sache eigentlich anders. Schreibt ein Erwachsener für Erwachsene, weiß er ungefähr, wie seine Leser denken. Schreibt er für Kinder, muss er vorher eine Art Umweg im Kopf machen, weil Kinder und Erwachsene ja nun nicht immer auf einer Wellenlänge liegen, zum Beispiel was Humor angeht. Und ganz anders, als es zu ihrer Zeit üblich ist, dürfen sich Kinder in ihren Büchern über Erwachsene lustig machen. Sogar, wenn sie eine Uniform tragen. Oh, sagte Pippi, ich muss heute wieder einen Glückstag haben. Polizisten sind das Beste, was ich kenne. Gleich nach Rhabarbergrütze. Sie ging den Polizisten entgegen und strahlte vor Entzücken über das ganze Gesicht. Bist du das Mädchen, das in die Villa Kunterbunt eingezogen ist? Fragte einer der Polizisten. Im Gegenteil, sagte Pippi. Ich bin eine ganz kleine Tante, die in der dritten Etage am anderen Ende der Stadt wohnt. Pippi sagte das nur, weil sie einen Spaß machen wollte. Aber die Polizisten fanden das durchaus nicht lustig. Sie sagten, Pippi solle nicht versuchen, Witze zu machen. Und dann erzählten sie, gute Menschen in der Stadt hätten dafür gesorgt, dass Pippi einen Platz in einem Kinderheim bekäme. Ich hab schon einen Platz in einem Kinderheim, sagte Pippi. Was sagst du, ist das schon geregelt? Fragte der eine Polizist. Wo ist das Kinderheim? Hier, sagte Pippi stolz. Ich bin ein Kind und das hier ist mein Heim. Also ist es ein Kinderheim. Und Platz habe ich hier. Reichlich Platz. Manchmal hat man Lieblingsbücher. Solche, die man nachts heimlich unter der Bettdecke liest, weil man einfach nicht aufhören kann. Ich weiß durch Erfahrung, wie wichtig in einem Buch, sagen wir mal, die ersten 10 Sätze sind. Dass die Kinder oft anfangen zu lesen und dann das Buch weglegen oder weiterlesen. Und oft beginne ich ja damit, also wenn Sie sich an meine Samstbücher Effenwelle erinnern können, das heißt, es war Freitagnacht und Herr Taschenbier saß auf dem Dach von Frau Rothkohls Haus. Wie er da hinaufgekommen ist, das wird später erzählt. Aber das ist so ein Anfang. Die Szene kommt erst in der Mitte des Buches, ja. Aber alle Kinder überlegen schon, wie kommt er auf das Dach und warum um Mitternacht und der Arme fällt er da nicht herunter. Und dann, wenn ich ihre Neugier erweckt habe, dann weiß ich, jetzt lesen sie weiter. Und wenn ich dann manchmal denke, ach, es war ein bisschen langweiliger Anfang, jetzt warte ich mal, bis ich zur Mitte bin, dann kommt bestimmt eine spannende Stelle und die nehme ich nach vorne und weise darauf hin, dass diese Stelle dann später ganz wichtig wird. Wie Astrid Lindgren gehört Paul Maar zu den Schriftstellern, denen es ganz leicht gelingt, Kindern mit absurden Geschichten zum Lachen zu bringen. Und er weiß auch genau, worauf er dabei achten muss. Bevor ihm das aber klar wurde, haben ihm andere Erwachsene erstmal die Laune verdorben. Er hatte sich nämlich einmal eine, wie er fand, total witzige Geschichte ausgedacht. Die las er anderen Erwachsenen vor, unter anderem seiner Frau. Ja, kann man so machen. Und da wurde Paul Maar unsicher. Seine Geschichte war doch so lustig. Wie konnte es sein, dass es die anderen nicht genauso sahen? Also machte er einen Test. Und als ich das zum ersten Mal bei den Kindern vorgelesen habe und kam immer näher an die Stelle, dachte ich, wie reagieren sie? Und haben genauso laut gelacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich scheine mir meinen kindlichen Humor behalten zu haben und weiß von daher, ich muss nur in mich hineinhören und überlegen, worüber würde ich lachen, dann lachen auch die Kinder. Es scheint also schon mal eine gute Voraussetzung zu sein, in irgendeiner Ecke des Erwachsenenkopfes noch ein bisschen Kind zu sein. Oder sich zumindest mit dem Erwachsenenkopf in die Herzen eines Kindes hineinversetzen zu können. Was will ein Kind lesen? Wofür interessieren sich Kinder? Was fühlen sie? Ein Autor braucht ein großes Einfühlungsvermögen. Wenn er sich nicht in andere Menschen oder Figuren einfügen könnte, dann könnte er nie deren Gedanken oder auch deren Handlungen beschreiben. Ich glaube, als Autor muss man schon genau beobachten können und muss das auch gut speichern, was man beobachtet hat. Ich beobachte auch immer ganz genau und aufmerksam Kinder in meiner Umgebung. Wenn ich im Restaurant sitze, gucke ich immer, wie die Kinder sind, was sie essen, was sie machen, wie sie miteinander kommunizieren. Und dann hat man innerlich, ohne dass man das notiert, sondern gewissermaßen aufsaugt, da hat man dieses Repertoire in sich. Und wenn ich jetzt brauche ein trauriges Kind, dann gucke ich in mich hinein. Ah ja, so sind traurige Kinder. Und dann schreibe ich das. Was dieses Einfühlungsvermögen genau ist, ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Das ist ähnlich wie bei einem Talent wie schnell laufen oder gut malen. Manche können es einfach besser als andere. Und so gibt es Menschen, die können besonders gut erkennen, wie es jemand anderem gerade geht. Doch selbst wenn man über genug Einfühlungsvermögen verfügt, wenn man weiß, worüber Kinder lachen und dazu noch sehr gut andere Menschen beobachten und beschreiben kann, dann fehlt immer noch die eine große Fähigkeit für gute Kinderliteratur. Dann muss er natürlich ein großes Sprachgefühl haben, denn die Sprache ist ganz wichtig. Also auch für mich. Ich versuche also möglichst gut zu schreiben. Ich schreibe für Kinder nicht anders, als ich für Erwachsene schreiben würde. Manchmal schreibe ich ja auch kleine Aufsätze für Erwachsene und ich verwende eigentlich dieselbe Sprache. Man muss also eine ganze Menge können, um gute Geschichten für Kinder zu schreiben. Und Paul Mahr sagt mit fast 80 Jahren, er denkt überhaupt nicht ans Aufhören. Das gehört einfach zu meinem Leben und ich kann nicht anders. Wenn mir ein neues Gedicht einfällt oder eine neue Geschichte, dann freue ich mich so. Ja? Das ist gewissermaßen ein Lebensinhalt, das Schreiben. Etwas, was mir außer der Familie natürlich ganz große Freude bereitet. Es ist ein Glücksgefühl, wenn man am Schreibtisch sitzt und merkt, oh, das ist eine neue Geschichte und die läuft und die wird weitergehen und die entwickle ich jetzt. Und ja, man freut sich und ist glücklich. In den Jahren, in denen die Michel-Bücher erscheinen, wird Astrid Lindgren mit Preisen überhäuft. Sie freut sich jedes Mal, wenn die Trophäen besonders schwer sind. Das findet sie sehr praktisch, denn sie stellt sie auf ihre Fensterbänke in Stockholm, damit sie dort bei Wind die Fenster offen halten. Die offiziellen Termine häufen sich für Astrid Lindgren. Gefallen tut ihr das nicht. Lena Törnquist hat bei ihrer Arbeit im Astrid Lindgren-Archiv in Stockholm in ihren Tagebüchern und Briefen gelesen. Da hat sie einen guten Einblick bekommen. Because she was really a very private person. She was not interested in public appearances. Sie war wirklich ein zurückhaltender Mensch. Sie hatte keine Lust auf öffentliche Auftritte, aber sie wusste, das gehört dazu. Wenn sie eine Wahl hatte, zog sie es vor, alleine zu sein. Sie wollte schreiben. Astrid Lindgren liebt es, Zeit ihres Lebens allein zu sein. Zwar freut sie sich sehr, wenn ihre Familie da ist, und jeden Samstag kommen Karin, Lars und ihre Familien zum Mittagessen zu ihr nach Hause. Sie hat sehr enge Freundinnen, mit denen sie sich oft trifft. Aber viele Abende verbringt sie allein zu Hause. Nur zusammen mit ihrem Radio oder ihrem Plattenspieler. Eine Platte auflegen und ganz für sich allein tanzen, das ist für sie ein besonderes Vergnügen. Doch oft kommt sie nicht dazu. Das Interesse an Astrid Lindgren ist riesig. Immer wieder wird über sie berichtet. Nils, einem ihrer Enkel, ist das manchmal sehr fremd. When I grew up, I mean, I was a little bit older than a kid. It felt kind of strange that so many people thought they had such a strong relation to my grandmother. Als ich größer wurde und ein bisschen älter war als ein Kind, da war es seltsam, dass so viele Menschen dachten, dass sie so eine starke Beziehung zu meiner Großmutter hatten, die immerhin meine Großmutter war. Und sie kannten sie nicht einmal. Wie kann das sein? Viele Leute wussten auf eine Art mehr über meine Großmutter als ich. Sie wussten andere Dinge. Das war schon seltsam. Und es sind nicht nur die Journalisten, die ständig etwas von ihr wollen. Astrid Lindgren bekommt täglich mehrere Dutzend Briefe von Menschen aus der ganzen Welt. 75.000 davon werden im Astrid Lindgren-Archiv aufgehoben. Und Lena Törnquist hat auch sie gelesen. Die Leute haben sie zu allem gefragt. Von der Gymnastik in der Schule bis zu, kannst du mir ein bisschen Geld leihen oder soll ich mich von meinem Mann scheiden lassen? Sie schrieben ihr alle möglichen Dinge. Ich habe viele Briefe, vor allem aus Deutschland. Und sie betrachteten Astrid als ihre ältere Schwester oder Großmutter oder als sehr weise Frau, die all ihre Probleme löst, vom Weltfrieden bis hin zu ihren persönlichen Problemen zu Hause. Häufig fragen die Briefeschreiber Astrid Lindgren auch nach Geld. Und nicht selten verschenkt sie tatsächlich welches. Anfangs beantwortet sie die Briefe noch alle selbst, was natürlich enorm viel Zeit kostet. Deshalb ist Lena Törnquist ein bisschen sauer auf die vielen Briefeschreiber. Ich persönlich glaube, wir hätten mindestens noch ein großes Buch von Astrid Lindgren, wenn sie nicht all diese Briefe und Journalisten gehabt hätte. Die wenigen Bücher, die Astrid Lindgren dann noch schreibt, werden ernster und trauriger. Ich spaziere oft auf Friedhöfen. Und dann war da ein Grabstein und da stand, hier liegen die beiden Brüder so und so. Dann habe ich angefangen, über diese Brüder nachzudenken. Dann hatte ich so einen plötzlichen Klick an einem sehr schönen Wintermorgen in einem Zug in Värmland. Der Himmel war irrsinnig schön, rosa und blau. Und da war plötzlich das Land von Nangijala da. Und damit fing es an. Jonathan hat mir von Nangijala erzählt, dem Land, in das man kommt, wenn man stirbt. Es liegt irgendwo hinter den Sternen. Dort ist noch die Zeit der Lagerfeuer und der Sagen, und das wird dir gefallen. Von dort, aus Nangijala, stammen alle Märchen und Sagen, sagte Jonathan, denn gerade dort passiere ja all sowas. Wenn man dort hinkomme, erlebe man von früh bis spät und sogar nachts Abenteuer. Das ist was, Krümel, sagte er. Das ist was ganz anderes als im Bett liegen und husten und krank sein und nie spielen können. Jonathan nannte mich Krümel. Das hatte er schon getan, als ich noch klein war. Und als ich ihn einmal fragte, warum er mich so nannte, sagte er, weil er Kuchenkrümel sehr gern möge, besonders solche Krümel wie mich. Ja, Jonathan hatte mich gern. Und das war merkwürdig. Aber an dem Abend, als ich mich so vor dem Sterben fürchtete, sagte er mir, dass ich in Nangijala sofort gesund und stark und sogar hübsch sein würde. Die Brüder Löwenherz erscheint 1973. Darin geht es um den kranken Jungen Krümel Löwenherz und seinen großen Bruder Jonathan. Das Buch wird ähnlich heftig angegriffen wie anfangs Pippi Langstrumpf. Ein Kinderbuch über den Tod? Über den Tod eines Kindes? Über Selbstmord gar? Da ist Astrid Lindgren eindeutig zu weit gegangen, schreiben viele Kritiker. Doch irgendwann beruhigen sie sich. Und Jahre später wird Astrid Lindgren für ihren Mut zu diesem Buch bewundert. Kranke Kinder schreiben ihr, dass sie sich von Krümel und Jonathan getröstet fühlen. Die Brüder Löwenherz gilt seitdem als ein so wichtiges Buch, dass viele Ärzte es Kindern mit einer schweren Krankheit zu lesen geben, damit sie weniger Angst haben. Astrid Lindgrens vorletztes Kinderbuch ist ein Meisterwerk. Insgesamt schreibt Astrid Lindgren über 70 Bücher, die in ebenso viele Sprachen übersetzt werden. Über 145 Millionen Bücher von ihr werden auf der ganzen Welt verkauft. Eine unglaubliche Menge. Sie machen Astrid Lindgren zu einer reichen Frau. So leben tut sie nicht. Sie hat zwar kleine Ferienhäuschen am Meer für die Familie gekauft und auch ihr geliebtes Elternhaus Nääs, aber ansonsten ist ihr Lebensstil bescheiden. Of course, this is the living room. Das ist ihr Wohnzimmer. This is her working. Das ist ihr Arbeitszimmer. Anyway, for the last many years, but this room was actually my mother's room when she lived here. Das war das Zimmer von Karin, meiner Mutter, als sie noch hier gewohnt hat. Where all the Pippi Longstocking stories were first told. Hier wurden also die Pippi-Geschichten als erstes erzählt. Hier hat sie gearbeitet, an ihrer Schreibmaschine. Einen Computer hat sie nie benutzt, der wurde zu spät erfunden. Nils, Astrid Lindgrens Enkel, hat als Kind seine Großmutter oft besucht in ihrer Wohnung. Heute kann man sie besichtigen und Familienmitglieder führen hin und wieder Besucher hindurch. Anders als bei Paul Maar ist der Schreibtisch von Astrid Lindgren eher klein. Wertvolle Möbel stehen nirgendwo und der Teppichboden ist etwas abgewetzt, vor allem vor ihrem Bett, wo sie beim Aufstehen immer ihre Füße aufgestellt hat. Das Wertvollste sind vermutlich die Bücher. Am Ende ihres Lebens hat Astrid Lindgren 4000 davon. Ansonsten viele Sofas und Sessel, hier und da ein Kaffeefleck auf dem Blumenmuster. 60 Jahre lang, bis zu ihrem Tod, lebt Astrid Lindgren in dieser Wohnung. Ja, ich fühle mich wohl da und ich habe Änderungen nicht so gern. Diese Wohnung hat für mich doch viele Erinnerungen. Meine Kinder sind da groß geworden. Ich lebte da mit meinem Mann. Ich habe viele Bücher dort geschrieben. Ich will es am liebsten so haben, wie ich es immer gehabt habe. Es gibt da eine gewisse Atmosphäre und ich bin daran gewöhnt. Und ich glaube nicht, dass ich in einer anderen Wohnung oder in einem anderen Stadtteil so gerne schreiben würde. Der allergrößte Teil von Astrid Lindgrens vielem Geld geht an den Staat. 8 von 10 schwedischen Kronen, 80%. Das sind die Steuern, die sie zahlt. Das hat ihr nie etwas ausgemacht. Sie findet das gerecht, weil ihr Geld so für alle Menschen ihres Landes eingesetzt wird, zum Beispiel für Schulen oder für den Bahnverkehr. Als sie aber 1973 von der Steuerbehörde dazu aufgefordert wird, 102% zu zahlen, wird es ihr zu bunt. 102%? Wie soll das denn gehen? Es gibt doch nur 100. Astrid Lindgren weist auf den Fehler in der Rechnung hin. Und daraufhin wird die Angelegenheit von Politikern so dargestellt, als sei sie schon ein bisschen alt und könne nicht mehr richtig rechnen. Das hätten sie besser nicht getan. Denn als Schriftstellerin verpackt Astrid Lindgren diesen Rechenfehler in einem Märchen und veröffentlicht es in einer Zeitung. In der gepfefferten Geschichte von der Kinderbuchautorin Pomperi Possa macht sie sich über die Regierung lustig. Denn die ist schließlich verantwortlich für die 102% Rechnung. Viele Leute lesen das Märchen und regen sich zusammen mit Astrid Lindgren über diese Unverschämtheit auf. Und tatsächlich. Wegen dieses Märchens verliert die Partei, die seit 40 Jahren an der Regierung ist, die nächste Wahl. Astrid Lindgren, ist es unheimlich, wie viel Einfluss sie in ihrem Heimatland hat. Aber dann setzt sie ihn gezielt für Dinge ein, die ihr wichtig sind. Sie hatte ihre eigene Meinung. Sie war sehr direkt. Wenn sie dachte, dass du dumm bist, wenn sie dachte, dass du Unrecht hast, hat sie es gesagt. Aber sie hat es immer respektvoll gesagt. Respekt, Toleranz und das echte Interesse an anderen Menschen. Ich glaube, das sind die Schlüsselwörter. Vor allem setzt sie sich für die Rechte der Kinder ein. 1978 bekommt sie einen der wichtigsten Preise in Deutschland, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Den soll sie in Frankfurt am Main verliehen bekommen, vor vielen wichtigen Leuten. Fast wäre nichts daraus geworden. Wie gewünscht schickt sie vorab ihre Dankesrede, die man in einem solchen Fall hält, nach Frankfurt. Die Antwort kommt postwendend. Sehr geehrte Frau Lindgren, angelegentlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels möchten wir Sie bitten, auf eine Rede zu verzichten und sich stattdessen kurz und gut zu bedanken. Hochachtungsvoll. Kein Zweifel, irgendjemandem passt der Inhalt Ihrer Rede nicht. Darin geht es um Gewalt gegenüber Kindern. Und damals ist es in Deutschland noch erlaubt, seine eigenen Kinder zu schlagen. Für einige Politiker, die das Gesetz nicht abschaffen wollen, hätte es unangenehm werden können bei der Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche. Also schreibt Astrid Lindgren zurück. Wenn das so ist, dann bleibe ich lieber zu Hause. Und jemand anderes kann sich kurz und gut bedanken. Das wäre aber schrecklich peinlich gewesen für die Veranstalter. Die berühmte Astrid Lindgren, die einen solchen Preis nicht persönlich entgegennimmt. Also darf sie ihre Rede doch halten, in der sie wie niemand sonst öffentlich Rechte für Kinder einfordert. Wie ihre Bücher wird auch die Rede später berühmt unter dem Titel »Niemals Gewalt«. Sie, meine Freunde, haben Ihren Friedenspreis einer Kinderbuchautorin verliehen. Und da werden Sie kaum weite politische Ausblicke oder Vorschläge zur Lösung internationaler Probleme erwarten. Ich möchte zu Ihnen über die Kinder sprechen, über meine Sorge um sie und meine Hoffnungen für sie. Die jetzt Kinder sind, werden ja einst die Geschäfte unserer Welt übernehmen, sofern dann noch etwas von ihr übrig ist. Sie sind es, die über Krieg und Frieden bestimmen werden und darüber, in was für eine Gesellschaft sie leben wollen. In einer, wo die Gewalt nur ständig weiter wächst, oder in einer, wo die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben. Gibt es auch nur die geringste Hoffnung darauf, dass die heutigen Kinder dereinst eine friedlichere Welt aufbauen werden, als wir es vermocht haben? Und warum ist uns, dies trotz allen guten Willens so schlecht gelungen? Am allerwichtigsten ist für Astrid Lindgren, dass Kinder, egal wo auf der Welt, frei und in Frieden leben können, ohne Krieg. Wo auch immer sie ist, sie spricht darüber, dafür setzt sie sich ein. Und darum geht es auch in ihrem letzten großen Roman, Ronja Räubertochter. Darin schließen zwei verfeindete Räuberbanden erst dann Frieden miteinander, als Ronja, die wilde Tochter des einen Räuberhauptmanns, und Birk, der warmherzige Sohn des anderen Räuberhauptmanns, zusammen einen Plan aushecken, weil ihre Eltern gegen ihre Freundschaft sind. »Ich ziehe jetzt in den Wald«, sagte Birk. »Ich kann nicht länger in der Borka-Feste bleiben.« Ronja starrte ihn erstaunt an. »Warum denn nicht?« »Ich bin nun mal so. dass ich ständiges Genörgel und harte Worte nicht ertragen kann«, sagte er. »Drei Tage, das reicht mir.« Mattis Schweigen ist schlimmer als harte Worte, dachte Ronja. Und plötzlich wusste sie, was sie zu tun hatte. Was unerträglich war, ließ sich ja nicht ändern. Birk hatte es getan. Weshalb sollte sie es nicht auch tun können? »Ich will auch fort aus der Mattisburg«, stieß sie hervor. »Ich will es. Ja, ich will es.« »Ich bin in einer Höhle geboren«, sagte Birk. »Und in einer Höhle kann ich auch leben. Aber kannst du es?« »Mit dir kann ich überall leben«, antwortete Ronja. »Allemal in der Bärenhöhle.« Das ist ja auch mein Lieblingsbuch von Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter. Und es hatte auch so ein bisschen so einen hoffnungsvollen Ausblick. Die alte Generation ist verfeindet und jetzt setzen wir auf die Jugend, die wird es vielleicht doch schaffen, dass das wieder so eine Versöhnung entsteht. Ganz davon abgesehen, dass halt die Natur und das Land, die Natur, die Jahreszeiten so plastisch und herrlich beschrieben sind. Nach Ronja ist Schluss mit den großen Erzählungen. Da ist Astrid Lindgren Mitte 70. Sie hat das Gefühl, dass es nun vorbei ist mit dem Schreiben. Ihr Werk ist vollendet. Ich bekomme viele Briefe von Kindern, die schreiben. Mehr von Ronja, noch ein Michel. Ich habe ziemlich viel Arbeit, ihnen zu erklären. Hier kommt nichts mehr. Sie müssen sich damit abfinden. Das hat auch damit zu tun, dass ihre Augen schlechter werden und es ihr zunehmend schwerfällt, zu lesen und zu schreiben. Oft geht es nur noch mit einem starken Vergrößerungsglas. Dann kommt der größte Kummer ihres Lebens. 1986 stirbt ihr geliebter Sohn Lasse. Das ist beinahe zu viel für Astrid Lindgren. Wie soll sie damit leben, dass ihr Sohn vor ihr stirbt? Diesmal kann ihr auch das Schreiben nicht helfen. Ein halbes Jahr lang vergräbt sie sich auf Nääs und ist für niemanden zu sprechen. Doch nach einer gewissen Zeit wendet sich Astrid Lindgren wieder dem Leben zu. Sie macht sich weiter für die Kinderrechte stark, später auch für die Rechte von Tieren und immer wieder für den Frieden in der Welt. Wenn das überhaupt noch möglich ist, wird sie noch beliebter. She was loved by everyone. Alle liebten sie. She was, I think, one of the secrets about her is that she was so interested in other people. So she really. Ich glaube, eines ihrer Geheimnisse ist, dass sie sich so für andere Menschen interessiert hat. To be seen by grown-ups, but Astrid Lindgren saw everyone she met. Astrid Lindgren hat jeden gesehen, den sie traf. Kinder, die Königsfamilie, Staatsmänner, sie hat jeden gleich behandelt. Mit dem sowjetischen Präsidenten Jelzin ging sie genauso um wie mit dem kleinen Mädchen, das sie in einer Bücherei kennenlernte. Regelmäßig wird Astrid Lindgren zur beliebtesten Schwedin des Jahres gewählt. Und 1999 sogar zur beliebtesten Schwedin des Jahrhunderts. Darüber lacht sie sich tagelang kaputt. Sie findet es immer wieder befremdlich, dass sie, Astrid aus Vimmerby, in ihrem Heimatland so eine Bedeutung hat. Zu ihrem 90. Geburtstag kommen unfassbare 14 Postsäcke voller Glückwünsche bei ihr an. Sie möchte sich an dem Tag lieber verstecken und ein kleines, einsames Tier im Wald sein. Kurz darauf wird sie sehr krank und kann von da an nur noch mit der Hilfe von Pflegerinnen zu Hause leben. Sie hat einen Teil ihres Gedächtnisses verloren. Alles bis zu Lasses Tod, bis zum Tiefpunkt ihres Lebens, weiß sie noch. Alles, was danach kam, hat sie vergessen. Immerhin 16 Jahre ihres Lebens. Dann kommt der 28. Januar 2002. Heute Morgen um 10 Uhr ist die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren in ihrer Wohnung in Stockholm gestorben. Sie wurde 94 Jahre alt. Vor ihrem Haus legten hunderte Menschen Blumen nieder. In Stockholm gibt es eine riesige Trauerfeier. Als ihr Sarg durch die halbe Stadt gefahren wird, stehen am Straßenrand hunderttausende Menschen, um Abschied von ihr zu nehmen. Die wichtigsten Politiker sind da und auch die Königsfamilie. Später wird die Urne mit Astrid Lindgrens Asche in Vimmerby beigesetzt, im Grab ihrer Eltern Hanna und Samuel August. Es kommen immer noch viele Besucher bei Astrid Lindgren vorbei und wer will, kann einen Brief an sie in einen Briefkasten werfen, der ein paar Meter neben dem Grab steht. Sie werden weiterhin im Archiv gesammelt. Das Bild von Astrid Lindgren hat sich über die Jahre sehr gewandelt. Nicht wenige Menschen verehrten sie beinahe wie eine Heilige und glaubten, sie sei unfehlbar und immer lustig. Eine, die eben auch mit 80 immer noch auf Bäume klettert. Aber das war nur der eine Teil von Astrid Lindgren. Die wirkliche Astrid Lindgren kam erst viele Jahrzehnte später zutage. Glauben Sie nicht, in jedem Menschen gibt es eine frohe und eine traurige Seite? Das ist eigentlich ganz hilfreich. Ich glaube, es hilft den Menschen mit dem Leben. Pippi saß am Tisch, den Kopf in die Hände gestützt. Mit einem träumerischen Ausdruck starrte sie auf ein kleines flackerndes Licht, das vor ihr stand. Sie sieht irgendwie so einsam aus, sagte Annika und ihre Stimme zitterte etwas. Oh, Tommy, wenn es doch schon morgen wäre, dass wir gleich zu ihr gehen könnten. Und nur, weil Astrid Lindgren auch diese traurige Seite hatte, konnte sie die mutigen, frechen und humorvollen Kinder in ihren Büchern erschaffen, die es so noch nicht gegeben hatte. Und die irgendwie alle wussten, worum es wirklich geht im Leben. Um Freundschaft und um Gerechtigkeit. Wenn sie herschauen würde, dann könnten wir ihr zuwinken, sagte Tommy. Aber Pippi starrte nur träumerisch vor sich hin. Dann löschte sie das Licht aus. Auf Wiederhören bei Audible.